Die Glocken vom Quirinus Münster schlagen. Sie klingen bang in jenen fernen Tagen. Um 1516 der Wind weht kalt, ein Schatten schleicht durch den tiefen Wald. In den Gassen von Neuss wird das Flüstern laut, wenn der Nebel sich dicht um die Mauern braut. Wer draußen noch spielt, wenn die Sonne versinkt, der zittert, wenn fern das Geheul erklingt. Seht die Gestalt im fahlen Licht um, sie krümmt sich vor Schmerzen, sie dreht sich herum. Ein Knacken im Gebälk. Nein! Nein, im eigenen Gebein. Oh nein! Die Finger bekommen scharfe Krallen, das Herz wird zu Stein. Aus dem Flüstern wird knurren, das Haar wird zu Fell. Nase sucht Fährten, die Sinne sind hell. Das Menschliche schwindet, die Bestie erwacht. Und ein Wolf blickt nun hungrig hinein in die Nacht. War es ein Fluch aus uralter Zeit? Oder ein Wolfsbiss in der Einsamkeit. Niemand weiß, was den Mann zum Tier dort macht, wenn das Silber des Mondes am Himmel erwacht. Er schleicht durch die Gärten, er springt über Zäune, er raubt den Schafen die friedlichen Träume. Er ist halb Wolf und er ist halb Mann, ein Wesen, das niemand recht fassen kann. Was schleicht dort im Schatten? Ein Tier. Was glänzt dort im Nebel? Dein Schatten durchstreift das Grenzlandreich. Ein gelbes Auge, ein wilder Blick. Wer dich nur hört, der weicht zurück. O Bestie von Neuss, bei Nacht unbesiegt, bis der Fluch der Kugel aus Silber erliegt. Die Kinder rennen, die Riegel fallen zu. In den Stuben von Nord findet keiner mehr Ruh. Man erzählt sich von Wanderern, die nie mehr gesehen, weil sie nachts wagten, über die Felder zu gehen. Die Jäger, sie lauern am dunklen Rhein, doch der Wolf ist geschwind, er ist niemals allein. Er ist wie der Wind, der durch Asgarmen pfeift, ein Schatten, der nach den Ängsten greift. Lauf nach Haus! Riegelt die Türe! Habt ihr das Heulen gehört? Licht her, bringt Licht her! Doch ein Jäger trat vor mit dem Mut in der Hand. Er trug eine Kugel im Silbergewand. Er wartete stumm, als die Wolken zerrissen. Da sah er das Biest, man wird es nie wissen. War es Verzauberung, war es nur Wut? Das Silber flog hell durch die nächtliche Glut. Ein letztes Geheul, ein Aufbäumen im Licht. Dann schwand die Gestalt. Dein Schatten durchstreift das Grenzlandreich. Ein gelbes Auge, ein wilder Blick. Wer dich nur hört, der weicht zurück. O Bestie von Neuss, bei Nacht unbesiegt, bis der Fluch der Kugel aus Silber erliegt. Geh nicht allein, wenn das Licht scheint nicht mehr.